ist und bleibt der beste Sorge, ihr hält am besten Haus. Ihr führet unser Tun zuweilen wunderlich, jeden noch fröhlich aus, wohin der Vorsatz nicht getan hat, was die Vernunft unmöglich macht, das führt